Ich habe einen Schreck gehabt, Utterson, sagte er, von dem ich mich nie wieder erholen werde. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, einiger Wochen, vielleicht einiger Tage. Ich habe ein schönes Leben gehabt, viele Freude und viele Freunde. Ich habe mein Leben genossen. Ja, alter Utterson, ich habe es genossen und mich desselben gefreut. Und doch, fügte er mit großer Traurigkeit hinzu, denke ich mir, wenn wir alles wüssten, würde uns der Abschied nicht so schwer werden. Jekyll ist auch wieder krank, sagte Utterson. Hast du ihn gesehen? Ein Ausdruck unbeschreiblichen Schreckens zeigte sich auf Lanyons Gesicht. Er sprang an allen Gliedern zitternd auf. Mit ausgestreckter Hand, als wollte er ein Gespenst abwehren, mit bebender Stimme rief er: »Sprich diesen Namen nicht wieder in meiner Gegenwart aus. Ich will ihn nie wieder hören. Ich will den Menschen nie wieder sehen. Er ist tot für mich. Tot für alle Zeiten.« »Unsinn«, sagte Atas nach einer langen Pause. »Wir sind drei alte Freunde, Lanyon. Wir werden keine neuen mehr gewinnen. Was kann ich tun, euch zu versöhnen?« »Du kannst nichts tun«, sagte der andere. »Kein Mensch kann helfen. Geh und frag ihn selbst.« »Er will mich nicht sehen«, sagte der Advokat. »Das wundert mich nicht. Wenn ich tot bin, wird die Zeit kommen, Utterson, da du alles erfahren wirst. Bis dahin komm und besuch mich recht oft, aber lass uns von anderen Dingen sprechen. Wenn dir das nicht möglich ist, dann in Gottes Namen bleib nur fern, denn ich kann's nicht ertragen.« Sobald Utterson nach Hause kam, schrieb er einen langen Brief an Jekyll, in dem er sich beklagte, dass man ihn nicht vorgelassen habe. Er bat ihn zu gleicher Zeit, ihm Aufschluss über seinen unerwarteten Bruch mit Lanyon zu geben. Und schon am nächsten Tage kam die Antwort. Ein langer, konfuser Brief, voll Pathos und Rührung, aber auch voll von vielen unheimlichen, unverständlichen Andeutungen. Der Bruch mit Lanyon sei unheilbar. »Ich gebe unserem alten Freunde keine Schuld«, schrieb Jekyll, »aber wir dürfen uns nie wiedersehen. Ich werde von jetzt an sehr abgeschlossen leben. Du darfst dich nicht wundern, noch mir zürnen, wenn meine Tür selbst dir verschlossen bleibt. Du musst mich meine eigenen dunklen Wege gehen lassen. Es hängt über mir eine Strafe und eine Gefahr, die ich mir selbst geschaffen, die ich dir aber nicht nennen darf. Ich habe schwer gesündigt und ich bin schwer gestraft. Ich glaubte nicht, dass es möglich sei, auf dieser Erde solche Leiden, solche Qualen zu ertragen. Du kannst nur eins tun, mein trauriges Los zu erleichtern, indem du mein Schweigen achtest.« Utterson war wie betäubt, als er diesen Brief gelesen. Jekyll war, wie er fest geglaubt hatte, dem unseligen Einfluss Hydes entzogen gewesen. Er hatte ein neues Leben begonnen, die Welt lag lächelnd und heiter vor ihm, er durfte mit Zuversicht einem ehrenvollen Alter entgegensehen. Und nun war alles mit einem Male anders geworden. Jekylls Seelenfrieden und Glück schienen jetzt unrettbar verloren. »Er ist wahnsinnig«, sagte sich Utterson. Wenn er aber an Lanyons Worte dachte, an die traurige Veränderung, die in dem starken, blühenden Mann vorgegangen war, so musste er fürchten, dass noch andere, ungeahnte Umstände mit diesem seltsamen Fall verbunden waren.